SWR 2 Krimi. Ach, Jill, du steckst voller Überraschung. Wieso denn? Ja, weil du mich gerade hierher bringst. Also ich hätte nie gedacht, dass es in der Gegend ein so gutes Fischrestaurant gibt. Marcel, dann ist ja der Fisch die Überraschung, nicht ich. Du. Jill und Khaled. Kriminalhörspiel von Joy Markert. Regie Alexander Schumacher. Ich hatte eigentlich keine Lust zu telefonieren. So gemütlich, wie ich auf dem Kanapee lag, Led Zeppelin hörte und die Katze mir den Bauch wärmte. Ebinger? Tja, ich bin's, der Marcel. Oh. Ich brauche deine Hilfe, ich liege im Krankenhaus. Was, im Geißweg, in der Uniklinik? Aber war nicht in Tübingen, ich bin in Berlin. Ja, jetzt lass mich nur auf. Was machst denn du in Berlin? Und auch noch im Krankenhaus? Was soll denn das? Du, ich hab gleich Visite. Also, Schwätzer können wir hier. Ich tät's nicht sagen, wenn's nicht dringend wäre. Elisabeth-Klinik in Tiergarten Süd kennt jeder und ich sim's dir auch noch genau. Aber... Kommst du mit dem Auto? Ja, klar. Elisabeth-Klinik. Ich versprach's und rief die Nachbarin mal wieder zur Unterstützung. Katze, Pflanzen, Post. Warum sagt der Bachel nicht, was er hat? Dachte ich nervös. Und dass ich einen Detektivauftrag hatte. Seitensprünge auf Reisen, da sollte ich nach Friedrichshafen. Wo ich immer an die Luftschiffe des Grafen Zeppelin denken muss. Doch Marcel hat mir bei Schwierigkeiten geholfen. Ich lasse ihn nicht im Stich. Die Led Zeppelin-Musik nehme ich mit. Und in Berlin kann ich auch an den Grafen Zeppelin denken. Er war einst Gesandter des Königreichs Württemberg in Berlin. Cher! Marcel, wie geht's denn dir? Er sah nicht sterbenskrank aus. Er lag nicht, er saß. Und er hatte Besuch. Wir sind schon quasi fertig. Hogner, Kriminalhauptkommissar. Ebinger, guten Tag. Tag. LKA 4, organisierte Kriminalität. Letzte Zeugenbefragungen quasi. Ja, also, Chair Ebinger ist Privatdetektivin. Mhm. Sie können ganz offen sein, falls Sie noch was wissen wollen. Sie ist eine gute Freundin. Ah, ja. Fakt ist, Herr Haug war bei der Schießerei. In Begleitung. Ja, wir waren im Atlantik-Fischrestaurant, Potsdamer Straße. Und... Ich und Jill. Und wem bitteschön galt die Schießerei, Herr Hochner? Ach, das ist jetzt meine Aufgabe. Ich hoffe, Frau Ebinger, Sie sind mehr als Freundin da quasi, nicht als Detektivin. Organisierte Kriminalität hört sich gar nicht gut an. Du, die Polizei spricht von einem Drogenkrieg. Was? Das ist jetzt Ihr Ausdruck quasi, Herr Haug. Und gesehen hat er, Frau Ebinger, nur die Motorradfahrer, aber quasi niemanden erkannt. Ich darf mich empfehlen, wenn ich noch Fragen habe, quasi, dann melde ich mich. Quasi. Oh. Jetzt sag mal, wie geht's dir überhaupt, Marcel? Naja, ich habe bei dem Überfall Glassplitter abgekriegt, aber viel mehr Sorgen mache ich mir um Jill. Und wer ist Jill? Meine neue Freundin, Jill Said. Neue Freundin? Sie hatte großen Blutverlust nach einem nicht ungefährlichen Streifschuss. So. Eine schwere Gehirnerschütterung. Vom Hinstürzen Brennungen. Schön, dass man das auch mal erfährt. Sie muss noch bleiben. Ich werde morgen entlassen. Und wieso ist das passiert? Und was machst du im Drogenkrieg? Und wieso muss ich nach Berlin kommen? Eins nach dem anderen. Mein Buchhändlerchef hat mich zu einer Antiquariatsfachtagung nach Berlin geschickt. Aha. Gleich am ersten Nachmittag habe ich Jill kennengelernt. Hm. Sie lebt hier. Sie arbeitet bei einer Zeitschrift. Mhm. Naja, und am Abend, da haben wir uns verliebt. Am Abend? Und ich bin bei ihr untergeschlüpft. Ach, er zeigte mir ein Foto. Die Frau war sehr jung und sehr schön und ein wenig exotisch, wenn man das heute noch sagen kann. Jill hat eine deutsche Mutter und einen sansibarischen Vater. Sansibar? Die berühmten Inseln vor Ostafrika. Ja, heute Teil von Tansania. Früher war Sansibar mit Oman zusammen ein Sultanat. Für Jill ist eine Prinzessin von Sansibar ein Idol, genauer Eine geborene Prinzessin von Oman und Sansibar aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Wir waren nicht zufällig in dem Fischrestaurant. Jill wollte mir den Ort zeigen. Mhm. In dem Haus schrieb die Prinzessin Salme die ersten Memoiren einer muslimischen Frau in der Literaturgeschichte. Hier in Berlin? Ja, und in makellosem Deutsch. Das Buch wurde 1886 publiziert und der Verlag war hier um die Ecke. Friedrich Luckhardt. Ach so. Tja, komm, die Klinik hat einen Garten. Eine neue Freundin. Also ich muss mich jetzt mal setzen. Ja, bitte. Also, warum ich dich hergebeten habe? Denk nicht, du müsstest jetzt den ganzen Fall aufklären. Nur meine Freundin Jill beruhigen und unterstützen. So. Jill glaubt nicht an Drogenkrieg. Sie meint, der Überfall habe auch ihr gegolten. Ja, das sagt sie der Polizei nicht. Aber in der Erinnerung ist es ihr, als hätte sie ihren Bruder Khaled auf einem der Motorräder erkannt. So. Er belästigt sie schon seit einiger Zeit. Der eigene Bruder, warum denn? Halbbruder. Er stammt aus der ersten Ehe des arabischen Vaters. Cher, sie hat Angst. Es hilft ja schon, dass ich eine Privatdetektivin kenne. Ja. Khaled hasst Jill. Es passt ihm nicht, wie sie lebt. Er ist anscheinend Salafist geworden, radikaler Muslim. Gehen denn die Eltern nicht dazwischen? Die sind geschieden. Die Mutter ist aus Berlin weggezogen. Der Halbbruder lebt beim Vater und arbeitet wohl in dessen Export-Import-Firma. Und was erwartet ihr von mir? Ja, du hast immer die besondere Gabe, dich in andere Menschen reinzuversetzen. So, so. Tja, ich muss wieder rein. Holst du mich morgen ab? Sag mir, wann? Quasi. Quando. Ich hatte mich an ein Alt-Berliner Hotel erinnert. Es war gleich in der Nähe. Der Wein kam vom Bodensee. Das passte gut. Ich hörte Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Doch mein Kopf war nicht bei der Sache. Ich war gespannt auf Marcells Freundin. Ich wusste aber nicht, wie ich mich verhalten sollte. Vielleicht war ich auch nur zu müde. Oh, ich schnaufe nicht. Ich bin nicht gewöhnt. Mittags holte ich Marcel ab. Der bestand darauf, dass ich das Hotel verließ. Jill habe herzlich gebeten, dass ich mit in die Wohnung ziehe. Ich will einen Schlüssel. Super. Und ich nehme die Couch. Ja. Und ich brauche jetzt ein Bier. Du sicher auch, oder? Ja, wär nicht schlecht. Ja. Oh, bitte. Prost. Zum Wohl. Jills Zwei-Zimmer-Wohnung war schlicht eingerichtet. Auf einem Regal Bücher, Magazine, CDs und Fotos. Darunter offenbar ältere. Ein Familienfoto in einem Strand. Im Mittelpunkt der schlaksige arabische Vater, neben ihm die mollige deutsche Mutter, davor die lächelnde Jill und der ernstblickende Halbbruder Khaled. Alles wie ausgedachte Gegensätze. Khaled ist etwas älter. Jill ist wohl die intelligentere, aber ein bisschen schüchtern. Ich gehe nachher wieder zu ihr. Dann grüß sie lieb. Ich werde mir den Ort des Überfalls anschauen. Und ich habe schon mit der Polizei telefoniert. Nicht mit Hogner, der war ja nicht sehr umgänglich. Aber ich kenne von früher jemanden beim LKA, der mir gewogen ist. Erwartest du jemand? Ach, das sind nur die Prospektverteiler oder sowas. Klingeln von morgens bis abends. Reagier einfach nicht. Ich schaute vorsichtig durchs Fenster auf die Straße. Da steht einer. Hat er dich gesehen? Nein. Jetzt geht er weg. Sag bloß Jill nix. Wieso? War das der Bruder? Halbbruder? Ich hab sie doch gesagt, sie fühlt sich verfolgt. Während Marcel Jill in der Klinik besuchte, machte ich mich auf den Weg zum Atlantik-Fischrestaurant. Vielleicht ergab sich irgendein Hinweis. Zwischen all dem Gerümpel der Handwerker gelang es mir schließlich, einen jungen Mann ins Gespräch zu ziehen. Er war erst misstrauisch, aber als ich ihm erklärte, dass ich Privatdetektivin bin und im Auftrag eines der Verletzten ermittle, zog er mich in eine Hofecke. Also ich weiß nicht, wer den Überfall gemacht hat. Ich war da nicht da. Freunde von mir sagen, es ging sehr rasch, aber nicht professionell. Sie glauben nicht an den Bandenkrieg. Ein Bekannter von mir war auch da, zum Essen. Der ist getroffen worden. Und in der Nacht ist er gestorben. Er hatte nichts mit dem Lokal zu tun. Beruflich oder so. Ja, war kein leeres Blatt bei der Polizei. Aber kein Drogenboss. Engür, hast du nichts zu tun? Ja, ich komme, Boss. Ich muss. Ja, okay. Und Sie? Halten Sie meine Leute nicht von der Arbeit ab. Sind Sie die Chefin? Sagen Sie, haben Sie den Überfall miterlebt? Ich habe der Polizei schon gesagt, dass ich nichts weiß. Schön, Sie zu sehen, ja, Frau Ebinger. Bin ich auch. Das ist ja ewig her. Ja. Nehmen Sie Platz. Danke. Ja, Herr Beetz, ja, erstmal danke, dass Sie Zeit für mich haben. Ja, Sie sagten am Telefon, es geht ums Atlantik-Fisch-Restaurant, ja? Um die Schießerei. Da kann ich nicht einfach so rumplaudern. Das denke ich mir. Mhm. Also, es ist so, ich bin mit zwei der Verletzten befreundet. Das ist also schon sehr persönlich. Ah ja. Sie wurden bereits als Zeugen befragt von der zuständigen Mordkommission. Ja, ich habe mit Hugner gesprochen. Sie auch? Der war etwas ungnädig, der will mich nicht. Quasi. Ja. Beetz dagegen musste einen Narren an mir gefressen haben. Er war sehr hilfsbereit. Ja, man hat bisher möglichst wenig an die Presse herausgegeben, schon um eine geplante Razzia nicht zu gefährden. Ah. Aber ich kann Ihnen sagen, die hat inzwischen stattgefunden. Aha, und? Sie werden nicht überrascht sein, wenn ich sage, der Überfall ist von einer kriminellen Gruppe begangen worden. Ja? Einige der Projektile haben zu einer Waffe geführt, die aktenkundig ist. Oh. Das LKA hat eine Schusswaffe erhalten, die ist schon anderweitig verwendet worden. Ah, und weiter? Was war der Grund für den Überfall? Sie behalten das für sich, ja. Mhm. Man geht jetzt davon aus, dass im Kiez wieder mal Schutzgelderpressungen laufen. Aber hier wurde die Zahlung offenbar strikt verweigert. Man will ein Exempel statuieren. Mm. Wie geht's Ihren Freunden? Schon besser. Herr Beetz, darf ich Sie in den nächsten Tagen nochmals anrufen? Dürfen Sie? Hm. Darf ich Sie dann zum Essen einladen? Aber nicht ins Atlantik. Nein. Kaum gab ich Marcel Bericht, wurden seine dicken Stirnfalten noch dicker und seine spitze Nase noch spitzer. Aber er lobte mich. Du legst dich ja mächtig ins Zeug. Ich fang doch gerade erst an. Was hast denn du deinem LKA-Mann über Jill und Khaled erzählt? Wieso? Ich war sehr vorsichtig. Ja, Jill will nicht, dass wir offen hinter ihrem Bruder herrecherchieren. Sie sagt, aber Khaled ist doch mein Bruder. Wann kann ich mit dir reden? Morgen. Da darf sie schon aufstehen. Er zog ein gelbes Buch aus Jills Regal. So, hier liest das. Jill liebt das Buch. Das vielleicht lernst du sie auf diese Weise ein Stück besser kennen. Es geht um eine selbstständige, unglaubliche Frau des 19. Jahrhunderts. Mhm. Es geht um Frauen und es geht um den Islam. Oh. Leben im Sultanspalast. Memoiren aus dem 19. Jahrhundert. Das ist ja irre. Von Emily Rüthe, geborene Prinzessin Salme von Oman und Sansibar. Ja, Jill liebt die Geschichte der Prinzessin. Ihr Vater hat den Kindern davon erzählt. Jill sagt, nicht nur sie, sondern auch Khaled war früher interessiert. Aha. Also morgen rede ich mit Jill. Sie muss mir selber sagen, was sie will und was nicht. Einverstanden, Marcel? Ja. Jesus, das hätte ich ganz vergessen. Das Länderspiel, das läuft ja schon. Der Fernseher war im Schlafzimmer. Ich legte mich auf die Couch und las in den Memoiren. In Beit Ilm Toni, unserem ältesten Palaster auf der Insel Sansibar, bin ich geboren und dort habe ich bis zu meinem 7. Jahre gewohnt. Beit Ilm Toni liegt am Meere, etwa 8 Kilometer von der Stadt Sansibar entfernt, in überaus lieblicher Umgebung. Ganz versteckt in einem Haine prächtiger Kokospalmen, Mangobäume und anderer Riesen der tropischen Pflanzenwelt. Ihren Namen hat meine Geburtsstätte von dem kleinen, einige Stunden weit aus dem Inneren kommenden Fluss im Toni, welcher in zahlreichen beckenartigen Erweiterungen den ganzen Palast durchströmt und unmittelbar hinter seinen Mauern in den herrlichen, verkehrsreichen Meeresarm einmündet, der die Insel von dem Festlande Afrikas trennt. Ah, da ist er ja, die Jill. Ah, hallo, Cher. Hallo. Marcel hat schon von dir erzählt. Oh. Ich war ja fast eifersüchtig. Na, wir sind bloß alte Kumpel. Schön, dich kennenzulernen, Jill. Wir trafen Jill im Klinikgarten. Die junge Frau hatte eine beeindruckende Ausstrahlung. Sie strahlte tatsächlich. Sie hatte dunkle Haut und dunkle Haare, dazu blaue Augen. Ich kann ja was zum Trinken holen. Wir nickten beide, schauten uns in die Augen. Wollen wir uns setzen? Ja, klar. Marcel sagte mir, du fühlst dich bedroht seit dem Restaurantüberfall. Ja, halt unsicher. Tut mir aber leid, dass du extra wegen mir hier bist. Warum verfolgt dich denn dein Bruder? Will er sich in dein Leben einmischen? Na, er spielt sich als männlicher Beschützer auf. Vor allem, seit ich meine eigene Wohnung habe. Ich bin ja sofort nach der Scheidung meiner Eltern ausgezogen. Aha. Ich war gerade 18, also volljährig. Mhm. Die Mutter zog weg, der Vater war viel auf Reisen. So. Der Bruder wollte die kleine Halbschwester beschützen. Mehr als ihr lieb war und kam dauernd an und kommandierte herum. Das habe ich mir ein für alle Mal verbeten. Und wie reagiert er? Mit Hass? Sagt jedenfalls Marcel. Weiß ich nicht. Vielleicht will er halt wirklich beschützen. Er ist ja mein Bruder. Mein großer Bruder. Aber es passt ihm nicht, dass ich mein Leben selber bestimme. Jill, wie kann ich dir helfen? Marcel sagt, du liest die Memoiren der Prinzessin? Die Neuausgabe, sagt er. Sie sei etwas bearbeitet. Lies sie, dann wird dir alles klar. Prinzessin Salme, die in Sansibar aufwuchs, gebildet und selbstständig, als junge Frau eigene Ländereien bewirtschaftete, Plantagen mit Gewürznelken und Kokospalmen, und die in Sansibar-Stadt eine heimliche Love-Story mit einem deutschen Kaufmann anfing. Ha. Und bald wussten es alle. Ich meine, sie Muslimin, er Protestant. Und man ließ sie, die Sultanstochter, doch unbehelligt mit ihm nach Europa ziehen. Wahnsinn. Sie ließ sich taufen, heiratete diesen Mann. Ja, und als er nur 3 Jahre später nach einem Unfall starb, verließ sie mit den 3 kleinen Kindern das jüngste erst 3 Monate alt Hamburg und zog die Kinder alleine groß. Oh. Ich meine, was für eine Frau. Was für ein Leben. Ja. Und dann kommt mein beknackter Halbbruder daher und will mich zwingen, im 21. Jahrhundert ihm und seinesgleichen zu gehorchen. Devot und wahhabitisch. Wahhabitisch? Sorry. In den meisten arabischen Ländern gilt diese erzkonservative Islamlehre aus Saudi-Arabien, die übrigens erst im 18. Jahrhundert entstand. Aha. Sansibar hat da nicht mitgemacht. Nie. Wenn ich es recht verstanden habe, war der Islam in Sansibar ganz anders, als dein Halbbruder Khaled glaubt. Mhm. Richtig? Er ist religiöser Analphabet. An diesem Abend las ich wieder im Buch der Prinzessin Salme von Sansibar. Marcel wollte so lange wie möglich bei Jill bleiben, ihr packen helfen, sagte er, denn andern Tags werde sie entlassen. 2-mal am Tag, und zwar am frühen Morgen und am Abend, hatten wir Kinder vom 5. Jahre an bei dem Eunuchen im Hof Reitunterricht. Sobald wir in dieser Kunst genügend ausgebildet waren, bekam jedes von uns sein Reittier vom Vater geschenkt. Die Knaben durften sich selbst ein Pferd im Marstall aussuchen, wogegen wir Mädchen große, schneeweiße Muskatesel erhielten, die oft kostspieliger waren als gewöhnliche Pferde. Endlich konnten wir Jill von der Klinik abholen. Cher, gibt's eine andere Musik? Ich hab sie so mit dem Heaven. Ach so, ja klar. So? Baby, Chill. Chia war im Atlantik und auch im Haus. Den Toten verschwieg ich. Ja, ich war im Haus. Man ist aber nicht sehr gesprächsbereit. Du hast dich sicher gefragt, warum die Prinzessin in so einer Gegend lebte. Ist ja nicht gerade vornehm. Aber damals gab es noch Villen und Ausflugsgärten. Und 50 Meter entfernt war der Eingang zum Botanischen Garten Berlins. Ach so? Der seit rund 200 Jahren hier war. Eine berühmte europäische Forschungsstätte. Ja, der wurde allmählich zu klein und musste dann verlegt werden. Aber in dem Haus, in dem die Prinzessin mit ihren Kindern lebte, dritte Etage gemeldet als Rentiere, wohnten 1885, so habe ich es nämlich recherchiert, zum Beispiel ein Professor, ein Rechnungsrat, eine Generalswitwe, eine Erzieherin, ein Kapitän. Ja, wo heute das Fischrestaurant ist, wurde 1885 eine Marmorhandlung namens Del Amico eingerichtet. Rentiere, das klingt irgendwie einsam. Naja, ihr Mann Heinrich Rüthe war immerhin ihre große Liebe gewesen. Ihre einzige Liebe. Außer den Kindern natürlich. Und die waren noch klein. Sie schrieb, dass sie nur für die Kinder gelebt hat und wegen ihnen in Deutschland blieb. Ja, sie wolle ihren Kindern ersparen, zwischen zwei Welten, zwei Kulturen hin und her gerissen zu werden. Nach der Pause im Straßencafé sagte Jill, sie freue sich auf zu Hause, aber ein paar Schritte laufen wäre auch gut. Leute sehen. Wir parkten das Auto in der Linkstraße, wo einst die Brüder Grimm lebten. Wir flanierten zum Potsdamer Platz und gerieten in eine groteske Szenerie. Auf dem Bahnhofsvorplatz schrien junge, bärtige Männer. Sie warfen sich betend auf den Asphalt. Vor ihnen lagen Stapel von Koranbüchern. Provokation vor vielen Touristen. Khaled! Khaled! Was machst du denn hier? Ein junger Vollbart sah zu ihr hin und wandte sich ab. Was soll die Kacke? Da gehörst du doch nicht hin! Er reagierte nicht auf seine Schwester. Khaled! Sie löste sich von Marcel und näherte sich Khaled. Was machst du denn hier? Ja, Schormutter, hau ab! Frauen haben hier nichts zu suchen! Manchmal denke ich, der ist nicht richtig im Kopf. Hat mir kürzlich gesagt, dass er regelmäßig in die Al-Nur-Moschee in Neukölln geht. Und ich sagte, da sind doch Hassprediger. Ja. Ich zitiere, die Frau hat dem Mann in allem zu dienen und zu gehorchen. Ah. Da hat er mir ins Gesicht gespuckt. Bist du christlich oder muslimisch? Ich bin evangelisch wie meine Mutter. Mein Vater ist muslimisch. Aber für meinen Bruder gilt nur der Vater. Die Mutter ist rechtlos. Ja. Er behandelt mich, als ob ich eine Abtrünnige wäre, weißt du? Ja. Das ist sein Lieblingswort, Abtrünnige vom Glauben. War die Prinzessin auch. Und Abtrünnige gehören getötet. Oh Gott. In der Nacht hörte ich nebenan Jill und Marcel. Es ging zur Sache. Allein auf meiner Couch suchte ich nach alternativer Unterhaltung, um nicht so voyeurhaft lauschen zu müssen. Ich fand Musik aus Sansibar in Jills CD-Sammlung. Eine schöne Frauenstimme. Mir ging im Kopf herum, was Jill über Religion gesagt hatte. Im Nachwort der Herausgeberin zu den Memoiren fand ich ein bemerkenswertes Zitat der Prinzessin. Ich verließ meine Heimat als vollkommene Araberin und als gute Mohammedanerin. Und was bin ich heute? Eine schlechte Christin und etwas mehr als eine halbe Deutsche. Guten Morgen, Cher. Guten Morgen, Jill. Wo ist denn Marcel? Ach, der ist schon unterwegs. Zu Antiquariaten. Aha. Er ist ehrgeizig. Er will die Originalausgabe von 1886. Ja, das ist wieder typisch. Mir geht die Herausgeberin der Neuauflage durch den Kopf, Jill. Immerhin eine Islamwissenschaftlerin und Ethnologin. Sie soll in Berlin wohnen. Ob ich Kontakt zu der aufnehme? Ja. Was meinst du? Würdest du mitkommen? Mein Gott, nein, nein, nein. Ich werde bei sowas immer rot und verlegen. Bedeutende Leute schüchtern mich ein. Na, ich will mich mit meiner Geschichte nicht aufdrängen. Aber, Jill, es geht um dich. Marcel hat doch gesagt, du kannst sowas gut. Willst du einen Tee, Jill? Nein, danke. Ich habe schon gefrühstückt. Du, ich habe eine Bitte, Cher. Ja? Weil ich im Radio gehört habe, die Salafisten demonstrieren schon wieder am Potsdamer Platz. Du willst wieder hin? Ja. Es hat sicher keinen Sinn, mit Kalle zu reden. Glaub mir. Er ist doch mein Bruder. Als wir hinkamen, war der Platz vor dem Bahnhofseingang voller Menschen. Eine Gegendemo gegen die radikalen Islamisten. Mehrere Fernsehteams drehten das Ganze. Jill wagte es trotz allem, zu ihrem Bruder zu gehen. Ohne Vorwarnung schlug er ihr ins Gesicht. Ah! Bist du verrückt? Was geht dich das an, du Hure? Das ist meine Schwester! Kallen! Da fiel mir mein Karate ein, das ich seit langem nicht mehr mache. Aber ohne nachzudenken, ging ich auf Khaled los. Mit einem Satz und einem Kiai-Schrei war ich bei ihm, schlug ihn mit einem Mikazuki-Giri von Jill weg und warf ihn mit einem Seeäunage zu Boden. Seine Nase fing an zu bluten. Passanten rotteten sich zusammen. Die Polizei löste die Kundgebung der Salafisten und die Gegendemo auf. Jill rief Marcel an. Wir trafen uns im nahegelegenen Park. Also, Cher, ehrlich, ich bin wirklich sauer. Ich dachte, du schützt Jill. Marcel, bitte. Das ist doch wahr. Hab ich doch. Ich habe ihm eine verpasst. Jill, ich will noch was wissen. Die Erzählung von der Prinzessin, die hat euch Kindern euer Vater erzählt. Ja, da waren wir noch kleiner. Was soll das jetzt? Marcel, lass doch. Kalette und ich haben das sogar gespielt, wie die Prinzessin sich im kalten Hamburg gefühlt hat. Mhm. Die Exotin. Das hat man die doch spüren lassen. Und sie fühlte sich auch recht eingesperrt. Und sie bekam ein Kind nach dem anderen. Kalette hat die reiche Gesellschaft dargestellt und ich die arme Prinzessin mit den kleinen Kindern. Du hast dich danach mit Kalette gut verstanden? Ja, damals ja. Später hat er lieber Krieg im Internet gespielt. Und deine Mutter? Ja, die hat nie Zeit gehabt. Die war Chefsekretärin. Und wieso ist das jetzt alles so wichtig, Cher? Das bringt uns doch nicht weiter. Ich habe heute noch einen Termin beim LKA. War ziemlich schwierig, ihn zu kriegen. Sie klangen so besorgt am Telefon, Frau Ebinger, dass ich beim Kollegen Hogner nachgehakt habe. Können Sie mir sagen, ob Khaled Said unter den Festgenommenen vom Potsdamer Platz ist? Das ist der Halbbruder meiner Freundin Jill Said. Er wurde wie die anderen Salafisten nach erkennungsdienstlicher Behandlung freigelassen. Heißt das, er war nicht beim Überfall aufs Fischrestaurant dabei? Das heißt es nicht. Drei Haupttäter sitzen in U-Haft, aber gegen Khaled Said liegt nicht ausreichend Beweismaterial vor, um ihn zu verhaften. Auch nicht, wenn seine Schwester ihn wegen Körperverletzung anzeigen soll. Das will sie nicht. Aber wir haben Angst, dass er ausflippt. Die Gruppe wird beobachtet. Das kann ich Ihnen versichern. Frau Dr. Lipp wohnte weit draußen in einem kleinen, alten, dörflichen Haus. Ich hatte Mühe gehabt, dass die Ethnologin mich empfängt. Doch die Geschichte dieser Prinzessin interessierte mich. Ich bin zeitlich etwas knapp dran, entschuldigen Sie. Aktuell bin ich mit einer ganz anderen wissenschaftlichen Arbeit zugange. Mit der Prinzessin habe ich mich viele Jahre beschäftigt. Sie können doch alles nachlesen. Am besten, Sie geben mir Ihre Kontaktdaten und ich maile Ihnen. Ich ließ mich nicht abwimmeln, legte eine Visitenkarte auf die Kommode. Eine arabische Prinzessin in Deutschland, das ist doch ein Thema. Ständig will man Auskünfte. Studentinnen, Fachkollegen, als ob ich nichts zu tun hätte. Na ja, dabei bin ich selbst durch Zufall an die Sache geraten. Frau Dr. Lipp, Zufälle interessieren mich immer. Na gut, wenn Sie darauf bestehen. Ja. Die Memoiren einer arabischen Prinzessin, es war die vierte Auflage, habe ich in der Ramschkiste einer Bibliothek gefunden. Oh. Wertlose Bücher, die entsorgt werden sollten. Nein. Schundliteratur aus der wilhelminischen Zeit. Ist ja unglaublich. Ich habe das Buch gerettet. Ach. Nach langem Antichambrieren konnte ich es neu herausbringen, mit einem ausführlichen Nachwort. Toll. Also, Sie sind Islamwissenschaftlerin, Ethnologin, Anthropologin. Sie waren im Orient bei Was wollen Sie wissen, aktiv. Frau Ebinger? Frau Dr. Lipp, wie kam die Prinzessin in Deutschland zurecht, nachdem ihr Mann gestorben war und sie mit drei kleinen Kindern da saß? Es hatte sich herausgestellt, dass Emilys Ehemann Heinrich Rüthe einen Teil ihres Vermögens aus Sansibar verspekuliert hatte. Oh Gott. Weiteres Vermögen aus der Erbschaft veruntreuten zwei amtlich bestellte Vermögensverwalter. Nein. Als Frau war sie ja nicht geschäftsfähig. Damals. Hierzulande. Wer sind diese Männer? Kennen Sie die? Die haben da hinterm Kanal eine Werkstatt oder ein Vereinsheim oder sowas. In einer alten Ziegelei. Frau Lipp überraschte mich plötzlich mit einem Auftrag. Ach, wenn Sie schon da sind, könnten Sie mir helfen, diese Bücherkisten rüber ins Archiv zu bringen? Man kann sich hier kaum bewegen. Okay. Und was hat die Prinzessin als Witwe gemacht? Sie zog mit ihren kleinen Kindern um. Dresden, Rudolstadt, Berlin. Inzwischen hat sie fast den ganzen Schmuck verkaufen müssen. Sie gab Sprachunterricht in Arabisch und Suaheli. Immerhin bekam sie in Berlin bald Zutritt zu den Salons adeliger Damen und kaiserlicher Hofkreise. Erst durch ihre Memoiren kam sie zu etwas Geld. Achtung, ich komme hier nicht recht um die Kommode. Vorsicht! Die Memoiren wurden außerordentlich populär und erschienen bald auch in London, Paris und New York. Ah! Oh, Herrgott, Sack! Lassen Sie. Ich mach's lieber allein. Ach, ja, tut mir leid. Nach der zerdepperten Audienz versuchte ich, alleine weiterzukommen. Fuhr zur Staatsbibliothek und hatte unerwartet Erfolg. Es gab in der Handschriftenabteilung einen literarischen Nachlass der Prinzessin als Typoskript von ihrem Sohn der Staatsbibliothek geschenkt. Ich las: Auch das wenig ermutigende Gefühl blieb mir nicht erspart, empfinden zu müssen, wie wenig doch eine arabische Mutter trotz aller Anstrengungen geeignet ist, hier die Mutter schulpflichtiger und vaterloser Kinder zu sein. Ich hatte mir Notizen für Jill gemacht. Historische Zeitungsberichte über die exotische Araberin in Deutschland. Bösartige Schilderungen. Aber auch spätere positive Äußerungen über ihre Memoiren. Oscar Wilde rezensierte die 1888 erschienene englische Ausgabe in der Zeitschrift The Woman's World anerkennend: Die Prinzessin ist eine Frau von hoher Kultur. Jetzt weiß ich wirklich nicht, was ich machen soll. Was ist denn passiert? Wir waren zur Nachuntersuchung in der Klinik. Khaled hat mir aufgelauert. Oh Gott. Vielleicht, weil sie sich an dem kirchlichen Krankenhaus behandelt. Es steht da groß draußen dran: Evangelische Elisabeth-Klinik. Oh. Er lief auf sie zu und schrie: Jill, seine abtrünnige Frauen hätten keine Rechte und sie müsse bestraft werden. Und deine Freundin auch, schrie er. Also du, Cher. Er hat sogar ein Messer. Jill rief um Hilfe. Mehrere Passanten mischten sich ein. Khaled lief davon. Islam heißt Unterwerfung, schrie er. Dabei ist die deutsche Sprache viel genauer. Da heißt Islam Hingabe. Er werde nicht zulassen, dass Sansibar und der Islam beschmutzt werden. Als Tochter eines Muslims bist du Muslima, egal was die Mutter ist, schrie er. Scheiße. Nein. Cher, ja? Kannst du nicht meinen Vater anrufen? Ah. Schreib mir die Nummer auf. Ebinger? Lipp? Ich wollte mich entschuldigen. Ich hatte die Nerven verloren. Ich bin am Gendarmenmarkt und wollte Sie zum Essen einladen. Wäre das möglich? Oh, ja, gern. Ich komme. Sie nannte das Lokal. Jill sah mich nervös an. Erst rufe ich den Papa an, Jill. Jill blieb stehen. Die Nummer war lange besetzt. Als ich endlich Jills Vater an der Strippe hatte, machte ich Jill ein Zeichen, mich alleine zu lassen. Wer spricht? Hier ist Cher Ebinger. Ich bin eine Freundin Ihrer Tochter Jill. So? Sie soll im Krankenhaus gewesen sein. Ach, das wissen Sie, Herr Said? Warum soll ich denn das nicht wissen? Also, Jill wird von Khaled ständig angepöbelt, um es klar zu sagen. Seine Schwester meint jedenfalls, wenn der eigene Bruder oder Halbbruder frauenfeindliche Beleidigungen ausstößt. Langsam. Ich weiß, unter seinen Freunden wird etwas, sagen wir mal, radikal gesprochen. Aber waren wir in der Jugend nicht auch so? Ja, also, und die heutige Jugend begeistert sich für ihren Glauben. So kann man es auch sagen. Haben Sie Einwände gegen den Islam? Darum geht es doch Gilles jetzt gar nicht. Würde ein wenig nachdenken, auch nicht schaden. Oh. Kotzbrocken. Die Ethnologin war nicht allein im Lokal, sie hatte einen Begleiter. Ich hatte mich wegen des Telefonats verspätet. Entschuldigen Sie die Verspätung, Ebinger. Einen Rotwein bitte. Jawohl. Kalkreuth, Frau Tag. Dr. Lipp war sich nicht sicher, ob Sie noch kommen würden. Frau Ebinger. Ich habe auch eigentlich gar keinen Appetit. Herr Kalkreuth war ein vielversprechender Kollege von mir. Danke. Jetzt ist er im internationalen Kunsthandel. Oh, tja. So. Ihr Rotwein bitte. Wir debattieren gerade Kolonialpolitik. In den 1880er Jahren geriet die deutsche Staatsbürgerin Emily Rüte, geborene Prinzessin von Oman und Sansibar, in die Fänge der Kolonialpolitik. Ein Bauernopfer im Schachspiel von England und Deutschem Reich um Ostafrika und Sansibar. Wurde Sansibar nicht mit Helgoland getauscht? Habe ich mal gelesen. Nein, das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Sansibar war nie deutsche Kolonie. Nein, es war erst souverän, dann britisches Protektorat. Zweimal reiste die Prinzessin in die Heimat. 1885 auf einem deutschen Kriegsschiff. 1888 auf eigene Kosten mit der minderjährigen Tochter Rosalie. Aber sie wurde zwischen den Interessen Deutschlands, Englands und Sansibars zerrieben und gedemütigt. Bismarck übrigens erklärte über die Prinzessin: Frau Rüte ist für uns lediglich ein Anlass zu Forderungen dem Sultan gegenüber. Für ihr Schicksal und ihre Bousieux können wir die Reichsinteressen nicht einsetzen. Hm. Frau Lipp, Sie sind ja Islamwissenschaftlerin. Mhm. Mich beschäftigt die Religion auf Sansibar. Also, der Islam des Sultanats Oman und Sansibar war weder sunnitisch noch schiitisch, sondern ibaditisch. Ibaditisch? Das ist eine frühe Abspaltung bei den Nachfolgekämpfen nach Mohammed im 7. Jahrhundert. Aha, aber wie ist es heute? Ich frage, weil ich eine Freundin habe, die aus einer gemischten christlich-muslimischen Ehe stammt, einer deutsch-sansibarischen Ehe. Meine Freundin lebt wie wir, ihr Bruder aber hat sich anscheinend einer, ja, fundamentalistischen Gruppe angeschlossen und belästigt seine Schwester, bedroht sie sogar. Wissen Sie, Frau Ebinger, die heutigen Radikalen interessieren sich nicht für Geschichte, sobald diese ihrer Ideologie nicht gehorcht. Mhm. Sie lesen ja auch nicht wirklich den Korantext, sondern Auslegungsschriften. Ja. Vor allem die Lehre von Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Die geht von Saudi-Arabien und Katar aus. Und alle nicht-wahhabitischen Lehren werden als unislamisch verfolgt. Nein, es geht um die wahre Lehre. Es geht um westlichen Imperialismus und islamische Renaissance. Ich bin selber konvertiert. Ach, ich dachte, uns allen geht es um Menschenrechte. Und Cher, was hat mein Vater zu dir am Telefon gesagt? Ach, er hat abgewiegelt. Als sei dein Bruder kein Salafist, sondern ein netter Junge mit Pubertätspickeln. Ach, typisch. Was macht er eigentlich, wenn er nicht bei eurem Vater ist? Er treibt sich rum. Du hast ihn ja erlebt. Und da ist auch Geld, und zwar reichlich. Das wissen wir nicht, Marcel. Ich will jetzt keinen Streit. In den Memoiren der Prinzessin heißt es, sie stammt aus dem Sultanshaus Al-Busaid. Ihr heißt doch auch Said mit Familiennamen. Ja, mein Vater hat gern damit geprahlt, wir seien mit dem Herrscherhaus verwandt. Said ist ein sehr verbreiteter arabischer Name. Der erste Said in Berlin war nicht mein Vater, Abdullah Said, es war Sleiman bin Said. Der kam 1889 aus Sansibar als Lektor für Suaheli an das neue Seminar für orientalische Sprachen in Berlin. Er starb mit 20 Jahren. Mein Vater sagte, an Herzschlag und Einsamkeit. Ach. Ebinger? Tag, Frau Ebinger. Ich bin's schon wieder, Lipp. Ah. Sie sind doch Privatdetektivin. Steht jedenfalls auf Ihrer Visitenkarte. Ja. Können Sie zu mir kommen? Heute noch? Ehrlich gesagt, schleunigst. Sie empfing mich sehr aufgeregt. Bei ihr war eingebrochen worden. Außer Wertgegenständen und Geld sind beide Computer gestohlen worden. Laptops, zwei Handys und Unterlagen zu Ostafrika und Nahem Osten. Einfach weg. Viel wichtiges Material. Das ist doch aber eher was für die Polizei. Na klar, es läuft alles. Doch vielleicht könnten Sie helfen. Hören Sie, ich hatte einen Vortrag gehalten. Sansibar und die Prinzessin Salme. Und wo? In einer Galerie ostafrikanischer Kunst. Mhm. Es wurde eine feuchtfröhliche Nacht mit viel Wein. Einige Afrikaner waren da, zwei haben auch Musik gemacht und eine Gruppe Araber. Und dann hat es Streit gegeben. Aha. Da ging es wieder mal vordergründig um die Koranauslegung. Verstehe. Aber eigentlich um den Wahrheitsgehalt überlieferter Berichte. Hm. Einer meinte, Mohammed selbst habe die Juden aus Medina vertrieben und massenhaft köpfen lassen. Und deshalb würden Ungläubige auch heute geköpft. Frau Dr. Lipp. Ein anderer erklärte, dass die Erzählung erst mehr als 150 Jahre nach Mohammed überliefert wurde. Und keinen historischen Sachverhalt hat. Also, sie stimmt nicht, genau gesagt. Ja, die Terroristen, die heute noch köpfen und sich auf den Propheten berufen, lügen. Der Einbruch. Entschuldigung, ich schweife ab. Ich habe mich natürlich an dem Streit beteiligt. Ich bin halt impulsiv, wie Sie wissen. Und als ich nach Hause kam, sah ich die Bescherung. Meine Kontaktdaten hatte die Galerie, man wusste also, wo ich wohne. Haben Sie keine Angst, dass Ihnen selbst jemand... Ich fliege am Wochenende in die Schweiz, da habe ich eine Dozentur. Hm. Könnten Sie für mich außerhalb der Polizei ermitteln? Ich gebe Ihnen Vorschuss, alle Adressen, Handynummern und so weiter. Hm. Ich fuhr in die Galerie ostafrikanischer Kunst. Galerist Roth war allein, lehnte an einem Schrank und sah durch mich hindurch. Im hohen Fenster war viel Sonne. Herr Roth, ich störe doch hoffentlich nicht. Aber nein. Ebinger, Privatdetektivin. Und Sie dürfen auch stören. Er hörte aufmerksam zu, wie ich von Frau Lipp berichtete. Erst da fiel mir auf, wie wenig Kunst in der Galerie hing. Als hätte jemand abgeräumt. Frau Lipp hat schon mit mir telefoniert. Ich fühlte mich sehr von ihm angezogen, einer Mischung aus Melancholie und kurzem, heftigen Aufblitzen von Energie. Die Polizei sucht eine radikale Gruppe, die aus Arabern bestehen soll. Und Frau Lipp hat mir am Telefon etwas Interessantes gesagt. Bei den Radikalen gehe es nicht nur um Krieg gegen den Westen, sondern auch gegen andere Islamlehren, etwa gegen alle Ibaditen. Wenn ich das erklären darf? Sehr gerne. Der Ibadismus ist die traditionelle islamische Form in Oman und Sansibar, seit dem 7. Jahrhundert schon. Mhm. Beim Staatsstreich 1964 wurde das ibaditische Sultanat Sansibar gestürzt. 15.000 Araber sollen von schwarzafrikanischen Aufständischen ermordet worden sein. Dieses Massaker wird bis heute als tabu behandelt. Mir hat Frau Lipp von dem Streit erzählt, den es nach ihrem Vortrag über Sansibar hier in der Galerie gegeben hat. Mhm. Sie sagt, es ging um gewisse Koranauslegungen. Waren Sie beteiligt? Wissen Sie genaueres? Mein Galeriepartner war beteiligt. Er ist Muslim aus Tansania. Zu Tansania gehört Sansibar heute. In der Nacht ist mein Partner zusammengeklappt. Ich habe den Notarzt gerufen. Es war zu spät. Mein Partner ist gestorben. Der Arzt rief die Polizei. Mir war nicht klar, warum. Jetzt sah er nicht mehr mich an, sondern den fast leeren Raum. Ich habe sowieso schon die Galerie verkauft. Ich werde nach Afrika zurückgehen, wo ich früher gelebt habe. In Berlin ist es nicht mehr geheuer. Darf ich fragen, an wen Sie verkauft haben? An einen Kunsthändler, Kalkreuth. Kalkreuth? Ja, Kalkreuth. Den habe ich mit Frau Lipp zusammen erlebt. Das ist einer, der zum Islam konvertiert ist. Ach, sind Sie sicher? Ja. Merkwürdig. Mein Partner kannte ihn. Ich habe Unterwert verkauft, ganz auf die Schnelle. Mein Partner wollte nicht verkaufen. Ich rief Beetz im LKA wieder an. Zwei Stunden später war ich bei ihm. Er hatte in kurzer Zeit Informationen für mich eingeholt. Sie sind erst eine Woche in Berlin und haben schon zwei Tote. Respekt. Danke. Ich frage mich, warum der Partner des Galeristen getötet worden ist. Es soll Streit gegeben haben. Es kann auch sein, dass es mit dem Galerieverkauf zu tun hat. Der Mann wollte den Verkauf nicht und wurde deshalb beiseite geschafft. Bei dem Tod in der Galerie war etwas seltsam. Nämlich? Der Partner war auf Tabletten angewiesen. Er hatte Medikamente gegen Bluthochdruck genommen und einen Vorrat bei sich. In Wirklichkeit litt er aber an viel zu niedrigem Blutdruck. Oh, oh. Ja, ja, die Tabletten waren tödlich für ihn. Wir vermuten, dass es Mord war. Oh. Ja. Andern Tags war ich allein in der Wohnung, sah Jill und Marcel nach, die das Haus verließen und im Auto wegfuhren. Sie hatten einen Termin wegen Jills Reha-Maßnahmen. Auf der Straße sah ich jetzt einen jungen Mann bei einem Motorrad. Als das Auto weg war, nahm er den Helm ab und kam plötzlich aufs Haus zu. Khaled. Vielleicht war er jetzt auch hinter mir her. Ich wartete, mit einer schweren Vase in den Händen. Khaled brach in die Wohnung ein. Ich fesselte ihn an einen Heizkörper, nahm ihm ein Klappmesser ab. Er war außer sich. Das ist eine Familiensache. Mach mich los! Wir werden dich sowieso kriegen. Wir kriegen euch alle. Du hast ins Fischrestaurant geschossen. Du hast Leute umgebracht. Was? Nicht hab ich. Nur eine Waffe besorgt, sonst nicht. Oh. Verstehst du? Das ist erst der Anfang. Ihr kapiert nicht, was auf euch zukommt. Ja, ein Kalifat Berlin-Brandenburg, schlesische Oberlausitz, oder was? Anyway, ja. Einige reisen sonst wohin, um zu kämpfen. Aber Wallah, ich schwöre, die Zeit ist gekommen, hier zu kämpfen. Verstehst du? Ich verstehe. Ich ging in die Küche, schloss die Tür, verständigte Kommissar Hugner. Ob Khaled einen Anschlag auf seine Schwester geplant hatte, musste der Kriminalhauptkommissar untersuchen. Bis er mit seinen Leuten eintraf, setzte ich mich an den Küchentisch und las. Erinnerungen der Prinzessin an ihre Sansibar-Reise 1885. Es war, als lese Jill mir von ihrer geliebten Prinzessin vor. Abgesehen von den Gefühlen, welche mich seit dem Wiedersehen der Heimat bestürmt hatten, machte der Umstand, dass ich jetzt am hellen Tag und von Herren begleitet auf den Straßen ging, was ich früher nur verschleiert tun durfte, besonders eigentümlichen Eindruck auf mich. Man sollte meinen, dass, nachdem ich 19 Jahre in Europa wohnte, ich über dergleichen hätte hinwegsehen können. Das tat ich ja auch längst, aber in Sansibar wurde mir seit vielen Jahren zum ersten Male wieder recht klar bewusst, welche Wandlungen ich im Laufe der Zeit durchgemacht hatte. Tag, da sind wir. Wo ist er? Jesus, was ist denn da los? Du liebe Zeit. Wie sieht's denn hier aus? Die Polizei nahm Khaled mit. Am Ende saßen wir drei am Tisch und ich dachte weniger an Khaled, mehr an den Schlosser, den wir brauchten. Ach, Cher. Schade, dass du schon zurück musst. Ja. Zum Abschied zeigten sie mir den Turm des Glockenspiels im Tiergarten. Ein Carillon. Die Liebenden waren sich nicht einig, ob sie erst einmal eine Fernbeziehung versuchen sollten oder ob Jill gleich zu Marcel nach Tübingen zieht. Was ist denn aus der Prinzessin von Sansibar geworden? Ja, also sie hat Deutschland verlassen, als die Kinder verheiratet waren. Dann hat sie in Nausch gelebt. Mhm. Und sie stand zurückgekehrt zur Familie ihrer Tochter Rosalie in Jena. Ach. Ja, Gartenstraße 4. Die Prinzessin ist 80 Jahre alt geworden. Sie starb am 29. Februar 1924, aber im Beisein ihrer drei Kinder. Ihre Urne wurde in der Familiengruft in Hamburg bestattet, auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Und auf dem Grabstein steht ein Fontane-Vers. Der ist in tiefster Seele treu, wer die Heimat liebt wie du. Ach. Mhm. Du, Jill, darf ich dir was zum Abschied schenken? Na klar. Ein Buch. Das Original? Cher, die Memoiren einer arabischen Prinzessin. Ja, so etwas. Ah. Wo hast du denn das her? Also, Erstausgabe 1886. Ja, habe ich auf dem Trödelmarkt gefunden am Schöneberger Rathaus. In einer Ramschkiste zwischen Jerry Cotton und dem Rosenräsli. Wahnsinn. An einer Raststätte simste ich Frau Lipp, dass ich abgereist bin. Und sie möge LKA-Mann Hogner kontaktieren. Vor allem wegen des mutmaßlichen Mörders Kalkreuth, Kunsthändler und Konvertit, wie er sagt. Und danach rief ich Kriminaltechniker Beetz an. Beetz? Hallo, hier ist Cher Ebinger. Sie haben doch hoffentlich keinen neuen Toten, Frau Ebinger. Das wäre ja was. Nein, ich wollte Ihnen nur danken. Ich bin schon auf der Heimfahrt. Oh. Sie haben uns ja immerhin Said Junior geliefert, Mitglied einer kriminellen Vereinigung. Wieso immerhin? Der Junior ist nur ein kleines Licht. Der Kopf der Bande ist Said Senior, Abdullah Said. Was? Wollte Berlin verlassen und ist in eine Autobahnkontrolle geraten. Nein. Der Mann ist hochgefährlich. Wohl auch Anstifter zu mehreren Morden. Oh, ich fass es nicht. Ja, die eigenen Hände macht er sich nicht schmutzig, der Theoretiker. War ja mal gelernter Wissenschaftler. Aber sowas hat's immer gegeben. Schon zu Zeiten der Kreuzzüge. Danke, jedenfalls. Ja, gern. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ja, vielleicht. Jill und Khaled. Kriminalhörspiel von Joy Marker. Es spielten Maren Kreumann als Che Ebinger, Uwe Müller als Marcel Hauch, Leonie Reiner als Jill Said und Oma El Saedi als Khaled Said. In weiteren Rollen Michael Rotschopf, Uta Halland, Max Urlacher, Kai Mertens, Martin Engler, Aykut Kajacik, Tino Mewes und Sabine Bohnen. Ton und Technik Martin Eichberg und Philipp Adelmann. Regieassistenz Jörg Andreas Meister. Regie Alexander Schumacher. Produktion Deutschlandradio Kultur 2016. Yeah!